wenn diese gewaltige Energie, dieser Gott, dieser Archetypus auf die Erde hinabkommt, wird er nicht wie ein Ich, sondern als Wir erscheinen. Er verkörpert sich nicht in einem einzigen, sondern in mehreren, gleichzeitig ein ganzes Volk teilnehmen lassend, eine Welt mit sich fortreißend, hypnotisierend, mit sich reißend. Aber nur in einer Person findet er das geeignetste Werkzeug, weil diese sich in seinem Körper, seinem Sinn, seiner Seele und Geist, in allen seinen Trägern vorbereitet hat, um ihn zu empfangen. So dass sie verschwindet, ohne zu verschwinden, um den Gott, den Archetypus zu empfangen, um durch ihn gebraucht zu werden. Also ist es erforderlich, dass ich sterbe, damit er lebt. Es ist der mystische, einweihende Tod. Ein Sterben ohne Sterben, ein Sterben, um zu leben. Ein Ich sterbe, weil ich nicht sterbe. Es ist das Mysterium des Tulku, des tantrischen tibetanischen Buddhismus und des Bodhisattva, der nicht in einen, sondern in mehreren verkörpert. Eines Gottes oder eines befreiten Wesens, das freiwillig auf die Erde zurückkehrt, um den Menschen zu helfen, sich in ein göttliches Wesen zu verwandeln. Aber nicht allen Menschen, nur den Helden, den Viras, den umgewandelten Halbgöttern. Niemals den Tiermenschen. Gegen diese göttliche Anstrengung geistiger Alchemie kämpfen die Elementarwesen, die elementaren Teuflischen, die Kräfte des Bösen und des Chaos. Schon vor der Erscheinung Hitlers deuteten sich die Archetypen des Führers und des Chefs an. Zunächst im italienischen Duce, in Olivera Salazar, in Codrino. Es war so etwas wie ein Vorfühlen, ein Tasten. Aber nur in Hitler fand er seinen beinahe absoluten Ausdruck, seinen Höhepunkt, den perfektesten Übermittler, ohne deshalb wie in einem Spiel mit Spiegeln es zu unterlassen, auch in anderen teilzuhaben, hier mehr, dort weniger. Und so erscheinen Leon de Grelle in Belgien, José Antonio Prima de Rivera in Spanien, Plinio Salgado in Brasilien, Doriot in Frankreich, Jorge González von Marais in Chile und sogar Subhashchandra Bose in Indien. Ich wiederhole, nur in einem einzigen, in Hitler, vereinigt sich die höchste Potenz des hyperboreischen Archetypus, des Gottes, nur durch ihn lässt er sein Wort aus einer anderen Welt hören. Denn nur er hört seine Stimme, jedoch nicht immer, denn sonst würde er in tausend Stücke zerspringen. Wenn der Gott nicht in ihm ist, ermangelt es Hitler an Interesse und wird zur einfachen Person, zum kleinen österreichischen Bürger, obwohl eine gewisse Ausschaltung seiner Person darauf hinweisen dürfte, dass der Erdenmensch auch ein Träger ist, der durch die Jahrhunderte, durch seine Sterne, darauf vorbereitet wurde, eine Gottheit zu empfangen und zu verkörpern, den Homo del Suelo. Es ist so etwas wie ein bewusstes Medium, das sein Bewusstsein nie völlig verliert, dem Archetypus ein Gesicht gebend, wie dies in meinem Buch Nos erklärt wird. Deshalb, wenn er erscheint, nehmen alle anderen Führer einen zweiten, untergeordneten Platz ein. Der Fall Mussolini beweist uns dies besser als irgendein anderer. Sie alle waren Menschen, Hitler nicht. Und wenn Hitler verschwindet, weil die sichtbare Arbeit des Archetypus niemals erweitert werden kann, aufgrund einer unwiderstehlichen Stärke, wird die Tätigkeit durch den Mythos auf eine unumgängliche und genaue Art weiter ausgeübt werden. Denn die Seele der Welt ist befruchtet worden. Und dies ist die einzige Art, ihre Früchte einzusammeln. Die Wiedergeburt des Gottes wird die Wiederkehr des goldenen Zeitalters ankündigen. Alle Schlüssel wurden berührt, alle Opfer wurden gebracht oder sind dabei, gebracht zu werden. Der Führer, der auf dieser Erde nach dem Verschwinden fast aller verblieben ist, heißt Rudolf Hess, der allernächste Mitarbeiter, das geneigteste Opfer, das noch immer die Stimme vernimmt, der Gefangene des Mythos. In den alten germanischen Sagen befanden sich die Formeln, um diese Energie, diese Anwesenheit aufzufangen. Das Führerprinzip der Männerbünde war eine davon. Und der Gott trat in diesen Rahmen und von da aus wandte er sich an sein Volk und an die Welt. das Führerprinzip war älter als der Archetypus des Königs. Eine hyperboreische, nordisch-polare Formel. Unter uns, am Südpol haben die Araukaner es auch gekannt in dem Ausdruck Toki des Kinche, in welchem man eine augenblickliche Verkörperung erhält, freiwillig angenommen durch das Volk in Not. Der Chef, frei gewählt und als der Stärkste, Berühmteste und Mutigste. Ein Erbteil, das uns auch durch die westgotischen Krieger, die Chile eroberten, überkommen worden sein könnte. Ich weiß nicht, ob der Chef des chilenischen Narzissmus deshalb während gewisser Augenblicke die Charaktereigenschaften des durch eine Gottheit Besessenen gezeigt hat. Sehr bald jedoch sollte er kaum mehr in der Lage sein, diese Spannung durchzustehen und, von hoch oben stürzend, am Ende in einem tragischen Lumpen verwandelt liegen bleiben. Das war ein erschütterndes Schauspiel einer Geschlechterkatastrophe ungeahnter Ausmaße. Wir müssen versuchen, dies so weit wie möglich zu verstehen. Die Schlussfolgerung, die uns sogleich dazu einfällt, ist die, dass es ohne esoterische Vorbereitung, ohne Einführung, einem menschlichen Wesen nicht möglich ist, sich dem Besitz durch einen Archetypus zu erschließen, denn er würde zerschlagen und vernichtet werden wie durch einen Blitzstrahl vom Himmel. Denn die gewaltigen Kräfte, die er angerufen, werden mächtiger sein als das, was er in der Lage ist, auszuhalten und zu verstehen. Er wird sich nicht aufrechthalten können. Kein anderer weltlicher Chef des Faschismus, außer vielleicht Codriano, hat versucht, diese mystischen Kräfte, die nur in Hitler ihren Träger gefunden hatten, auszudrücken. Jorge González von Marés entbehrte einer Weltanschauung sowie jedweder fähigen Bildung, um auf diesem Gebiet durchzudringen und sich einzuführen. Seine rassische Erziehung reichte nicht weiter als bis zu Spengler, und intellektuell befand er sich einem mussolinischen Machiavellismus und Pragmatismus näher als der magischen Auffassung des Lebens eines Hitler. Doch sein rassisches und blutmäßiges Erbe brachten ihn weit hinaus über seinen Verstand und ließen ihn für kurze Zeit in jene unbekannte Zonen des Schicksals eindringen, in diese fantastische Welt der Götter und Dämonen, die den einfachen Sterblichen verschlossen sind. Deswegen muss das Trauerspiel des Chefs des chilenischen Narzissmus mit Fassung betrachtet werden, denn eine solche Tragödie hat ihresgleichen nur in den klassischen Mythen. Ohne es zu wissen, hat er den Himmel in einem viel zu elektrischen Augenblick des Planeten herausgefordert und damit das Unglück auf sich und die künftigen Generationen unserer Heimat gezogen.